Mach dein Aufschuh, mach dir aus meiner Leitung raus, Zwei Papageien, vier kleine Meerschweine, Chinchilla und ein Hasen. Raus mit die Viecher!